Peter Lieg, Rina Nina Danzeisen, Jadwiga Herrchen, Edda Seipel, Dramaturg Wolfgang Forster, Erzähler Axel Korti. Ferner wirkten mit Gerd Andresen, Patrick Blank, Andreas M. Ebert, Claudia Knupfer, Klaus Krauleidis, Walter Laubwitz, Arturo Möller, Heinz Schimmelfennig, Iris Werlin und Bert Wesselmann. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistent Patrick Blank, Musik Rolf-Hans Müller, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahre 1986.